الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وترجم هذا الكلام إخواني الأفاضل على صفحة الله تنهان دفلتن الله زيغن محل بمهات سشكايت ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ich möchte ein paar Worte ergänzen zu der vorangegangenen Predigt von letzter Woche und beginne meine Worte mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem der von Al-Irbad ibn Sariya überliefert wird. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns an einem Tag nach dem Morgengebet eine Ermahnung, hat uns einen Vortrag, einen ermahnenden Vortrag gehalten, der sehr unsere Herzen zutiefst berührt hat. Wir haben aufgrund dieser Ermahnung angefangen zu tränen. Und unsere Herzen wurden in Angst und Schrecken versetzt. Daraufhin sagte ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allahs, diese Predigt hört sich an, als würde jemand sich verabschieden wollen. Was empfiehlst du uns? Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam: Ich empfehle euch eindringlich, Allah zu fürchten, zu hören und zu gehorchen, selbst wenn über euch ein abessinischer Sklave eingesetzt worden wäre. Denn derjenige, der nach euch leben wird, wird sehr viel Uneinigkeit sehen. Und ich wehe euch vor den neuen Angelegenheiten, denn sie sind ein Irrtum. Wer solche Dinge erleben wird, der soll sich an meine Sunna halten und die Sunna der besonnenen, rechtgeleiteten Kalifen, haltet an ihr Gebissen fest. Und dieser Hadith ist bei Imam Tirmidhi unter anderem überliefert worden. Wir sollen wissen, liebe Geschwister, dass die Religion, so wie sie uns heute erreicht hat, uns nur deswegen so klar und deutlich und in dieser reinen Form erreicht hat, weil erstens Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt hat, dass diese Religion bewahrt bleibt, sowohl der Koran als auch die Sunna seines Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zweitens danach, weil die Menschen, die diese Religion uns überliefert haben, ehrliche Menschen gewesen waren. Und sie haben das, was sie gehört haben, genauso weitergegeben, wie sie es gehört haben. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Möge Allah einen Menschen glänzen lassen, der etwas von mir hört und es dann genauso weitergibt, wie er es von mir gehört hat. Und das ist das, was die Menschen damals umgesetzt haben. Aber, liebe Geschwister, diese Sache gilt nicht nur für die Gelehrten der Religion. Die Sache gilt nicht nur für die Überlieferer der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern die Sache gilt für jeden Einzelnen von uns. Sobald du über deine Religion sprichst, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Verwandten, mit wem auch immer, pass auf, dass du immer den Menschen etwas beibringst, wovon du selbst überzeugt bist und sicher bist, dass das auch wirklich ein Teil unserer Religion ist und nicht etwas ist, was du vielleicht dachtest, es sei ein Teil deiner Religion. Ich saß einmal mit einem bekannten Koranlehrer zusammen und wir haben uns unterhalten über die Überlieferung des Koran. Und wir wissen, dass zwischen uns und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befinden sich ungefähr 30 Überlieferer-Generationen. Das heißt, ungefähr 30 Menschen zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und der heutigen Generation, was das Überliefern des Koran al-Karim angeht, von Mund zu Mund, mit geschlossenen Ketten. Und wir haben uns überlegt, wenn einer von ihnen, wenn jeder von ihnen nur 1% Ungenauigkeit besessen hätte, dann wäre 70% des Koran heute nur noch da. 70%. Aber heutzutage, wir wissen, wann der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Buchstaben in die Länge gezogen hat. Wir wissen, wann er einen Buchstaben dunkel gesprochen hat. Wir wissen, wann er einen Buchstaben hell gesprochen hat. Wir wissen so viele Dinge, liebe Geschwister, dass wir den Koran genauso lesen können, wie ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Jibril alaihi salatu wassalam beigebracht bekommen hat. Das gilt für den Koran. Das gleiche gilt für die Aqidah, das gleiche gilt für die Überlieferung der Hadithe, das gleiche gilt für Fiqh al-Salah, das ist die Art und Weise, wie wir unser Gebet verrichten. Wenn die Gelehrten nicht darauf geachtet hätten, dann würden wir heute so enden, wie die Christen geendet sind. Denn die ersten Christen, ich meine damit die ersten Christen, das heißt die Anhänger von Jesus Christus alaihi salatu wassalam, sie haben die Gebetswaschung genauso vollzogen, wie wir die Gebetswaschung vollziehen. Was ist davon noch übrig geblieben? Nichts mehr. Warum? Weil man nach und nach immer etwas verändert hat. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass die Gebete sogar ähnlich, wenn nicht sogar gleich gewesen sind. Zu diesen Neuerungen, die in der heutigen Zeit hinzugefügt worden sind, sind natürlich, wie wir wissen, das als Ergänzung zur letzten Predigt und ein Beispiel von vielen Beispielen. Es passt aber, es zu erwähnen an dem heutigen Tag, weil von Sonntag auf Montag ist diese 15. Schaban-Nacht, die Hälfte von Schaban, an der, manche Leute nennen das die Nacht der Befreiung, Laylat Bara'ah. Und darüber gibt es viele erfundene Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es geht sogar so weit, dass manche Menschen sich auf diese Nacht sogar verlassen und normalerweise zu den Gebeten nicht erscheinen. Sogar zum Jumu'ah vernachlässigen, die Eid-Gebete vernachlässigen, aber zu solchen Situationen, zu solchen Ereignissen treffen sie sich dann. Und all das ist eine Neuerung in der Religion, wurde bereits schon von Imam al-Shatibi im 8. Jahrhundert in seinem Buch Al-I'tisam gesagt, also viel früher als es irgendwelche späteren Bewegungen hier und da gegeben hat. Und das gleiche bestätigen viele andere Gelehrte. Ich möchte mich in dieser Hinsicht, liebe Geschwister, kurz fassen. Zu guter Letzt, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen, euch Segen für eure Aufmerksamkeit. Es gibt einen Hadith, auch den sollte man erwähnen, nur damit die Leute davor gewarnt sind, wenn sie das hören. Und zwar soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeblich gesagt haben zu Ali ibn Abi Talib, dass man, wenn man in dieser Nacht 100 Raka'a verrichtet und in jeder Raka'a die Fatiha liest und 10-mal Qul huwallahu ahad liest, das heißt ja 1000-mal hat man insgesamt gelesen, und du kannst dir merken, sobald irgendwas in Hadithen vorkommt, ein Dhikr, der 1000 übersteigt und so, dann weißt du, dass da etwas mächtig schief ist. Dann heißt es, wenn du das machst, dann wird dir jedes Problem gelöst. Und dieser Hadith seltsamerweise wird von 8 Überlieferungswegen überliefert und jeder davon befindet sich darin Lügner über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie willst du dich deinem Herrn nähern mit Lügen? Möge Allah uns davor bewahren. Und das gleiche erwähnten auch viele andere Gelehrte, auch Muhammad Tahir al-Fatani aus dem 10. Jahrhundert, gestorben 986 in seinem Buch Tadkirat al-Mawdu'at und viele andere Sachen. Und Zayd ibn Aslam, rahimahullah ta'ala, er ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts gewesen, gestorben 163. Er gehört zu den Tabi'in. Sein Vater, war ein freigelassener Sklave von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Er war ein Gelehrter des Islam, er war ein Gelehrter des Fiqh und des Hadith. Und er sagte selbst, rahimahullah ta'ala, ich habe niemanden erlebt von meinen Gelehrten und von den Fiqh-Gelehrten, die irgendwie auf diese Nacht der Befreiung hingewiesen haben oder auf ihre Vorzüglichkeit. Wie gesagt, das ist schon aus dem 2. Jahrhundert sehr früh erfunden worden, offensichtlich. Und Imam Zayd ibn Aslam ist nicht irgendjemand gewesen, liebe Geschwister, sondern er war, wie gesagt, Imam al-Dhahabi, wie ihn gesagt hat, er war ein Imam, er war ein Vorbild, er war ein Fiqh-Gelehrter, er war ein Hadith-Gelehrter, und diese Überlieferungen, die er hat, gehen viele, wie gesagt, über seinen Vater und über Umar radiallahu ta'ala anhu zurück. Und Zayd ibn Aslam, brauchen wir nicht über ihn lange sprechen, aber ich will nur sagen, er war ein Gelehrter, der eine ganz große, starke Ausstrahlung gehabt hat, im Sinne von, dass die Menschen ihn so respektiert haben, dass sie sich nicht mal eingetraut haben, ihn anzusprechen. Und der Hinweis, den hat er uns gegeben. Er sagte, fürchte Allah, so werden dich die Menschen lieben, selbst wenn sie dich verabscheuen. Fürchte Allah, so werden dich die Menschen lieben. Diejenigen Menschen, die sich diesen Respekt verschaffen, den verschaffen sie sich nicht dadurch, dass sie den Menschen irgendwie harte Worte sagen oder dass sie sich von den Menschen abtrennen, sondern weil sie ein Geheimnis haben zwischen sich und Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet, Allah zu fürchten, ob man von den Menschen gesehen wird oder nicht von den Menschen gesehen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.